Augenblick. So, stimmt. Oh, danke schön. So, nun ein Steuer. Geht ja wunderbar. Na, herrlich. Wenigstens wieder in Fahrt. Muss komisches Zeug zusammengeredet haben letzte Nacht. Was war denn eigentlich los? Sowas wie eine Gerichtsverhandlung. Bildete mir ein, einen Mord begangen zu haben. So ein Unsinn. Ausgerechnet ich. Kann ja keinem Tierchen was zuleide tun. Auf was die Leute so kommen, wenn sie pensioniert sind. Na, vorbei. Man hat andere Sorgen, wenn man so mitten in Geschäften steht. Dieser Wildholz. Rieche den Braten. 5% will der mir abknöpfen. 5%, Junge, Junge. Rücksichtslos gehe ich nur vor. Rücksichtslos, den drehe ich den Hals um. Unnachsichtlich. Die Panne. Ein Hörspiel von Friedrich Dürrenmatt aus dem Jahre 1956. Alfred Taps, Kurt Meister. Richter, Albert Florath. Staatsanwalt, Paul Bild. Verteidiger, Günther Hardank. Pilet, Ludwig Linkmann. Simone, Ruth Pölzig. Garagenbesitzer, Werner Schumacher. Toningenieur Rudolf Meister, Schnitt Jutta Gehring. Regieassistenz Willi Lamster. Regie Gustav Burmeister. Friedrich Dürrenmatt, Rede zur Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden am 2. April 1957. Ich bin sehr stolz und sehr verlegen, diesen Preis erhalten zu haben. Stolz, weil nun einmal das Hörspiel schreiben eine Tätigkeit ist, die ich mit einer gewissen Leidenschaft betreibe. Das heißt, was meine Schriftstellerei angeht, durchaus nicht nur nebenamtlich. Verlegen, weil diese Preisentgegennahme mit einer, wenn auch zeitlich humanen Redepflicht verbunden ist, die es nun auszuüben gilt. Zu dieser natürlichen Verlegenheit kommt jedoch noch eine andere. Ich bin Schweizer, wenn auch mein Fall insofern etwas gemildert wird, dass ich in Neuchâtel wohne, eine Stadt, die bis vor etwas mehr als 100 Jahren zu Preußen gehörte. Ich komme also so etwas wie in meine alte Hauptstadt zurück. Nun, ich bin stolz darüber, dass man etwas von meinen Anliegen begriffen hatte, dass ich gute Hörer fand. Je mehr ich mich in meinem Berufe, oder besser mit meinem Berufe beschäftige, desto klarer ist es mir geworden, dass ich meine Stoffe im Alltag, jenseits der Fiktion, in der Gegenwart zu suchen habe. Wir müssen den Mut haben, zu unserer Zeit zu stehen. Nur getrost, auch sie hat ihre Helden und Raubritter und in der Wirtschaft geht es nicht gnädiger zu als in der Schlacht im Teutoburger Walde. Nicht Herzöge und Feldherren, sondern Geschäftsleute, kleine Krämer, Industrielle, Bankiers, Schriftsteller und so weiter sind die Rollenträger unserer Zeit. Noch genauer, wir alle sind es und die Handlung, die wir durchmachen, durchstehen müssen, ist die unseres Alltags. Doch und nun kann ich den Kreis schließen. Wer wüsste besser als die Blinden, was Alltag ist, wie schwer an sich schon das Alltägliche durchzumachen, zu bestehen ist. Die Welt als Ganze ist in Verwirrung, allzu viel rächt sich nun, allzu schnell ist die Menschheit angewachsen. Die Welt des Einzelnen dagegen ist noch zu bewältigen. Hier gibt es noch Schuld und Sühne. Wie der Einzelne die Welt besteht oder wie er sie nicht besteht, wie er untergeht, ist das Thema auch meines Hörspiels. das hier ausgezeichnet wurde. Auch wenn der Hauptheld, der textilreisende Traps, nicht sehr viel von dem, was vorfiel, kapierte. Nur im Privaten kann die Welt auch heute noch in Ordnung sein und der Frieden verwirklicht werden. Ein grausamer Satz. Doch geben wir alle die Hoffnung auf einen allgemeinen Frieden nicht auf. Wir fordern nicht viel, denn seien wir uns im Klaren, der Friede ist nichts als eine Selbstverständlichkeit, die an sich keine Probleme löst. Das ist seine immanente Schwierigkeit. Hier lauert die Gefahr, dass man von ihm zu viel erwartet. Keine Politik der Welt kann die entscheidenden Fragen lösen, die uns bewegen. Richtige Politik denke ich mir als etwas höchst Bescheidenes, Unauffälliges, Praktisches. Die Politik der Elefanten und Ochsen ordne ich den Naturkatastrophen zu. Erst hinter den Kulissen dessen, was von der Politik, vom Staat vernünftigerweise zu fordern ist und was auch zu leisten wäre, nämlich Freiheit und soziale Gerechtigkeit, beginnen die nicht selbstverständlichen, die entscheidenden Fragen, die nicht gemeinsam zu lösen sind, die aber jeder Einzelne zu lösen hat. Dorthin vorzustoßen, durch die Schichten der Politik, tiefer noch durch die Schichten des Alltags hindurch, ist nicht nur die Aufgabe der heutigen Schriftstellerei, es ist auch Ihre Aufgabe, meine Damen und Herren. Ich danke noch einmal für den Preis der Kriegsblinden.